Kapitel 4. Das deutsche Gesundheitssystem. Übung 4.2. Hörverständnis. Von der Erkrankung zur Genesung. Ein Weg mit vielen Stationen. Eines Morgens auf dem Weg ins Badezimmer stolperte Herr Bruno Pauwel über den flauschigen Bettvorleger, den er von seiner Cousine Angelika zum 80. Geburtstag vor 2 Jahren geschenkt bekommen hatte. Er versuchte noch, sich an der Türklinke festzuhalten, fiel aber trotzdem heftig auf die linke Seite. Das ergab einen dicken, blauen Fleck und schmerzte stark. Herr Pauwel fluchte. Da die Schmerzen auch mit 2 Tabletten Aspirin nicht besser werden wollten, fuhr er zu seinem Allgemeinarzt, Herrn Dr. Kamps. Der untersuchte ihn, konnte aber nichts finden. Da Herr Pauwel aber insistierte, dass etwas nicht stimme, überwies Herr Dr. Kamps ihn zu seiner Freundin, Frau Dr. Wedel, einer Fachärztin für Orthopädie. Diese ließ ein Röntgenbild anfertigen. Darauf zeigte sich eine Fraktur des Oberschenkelhalses links. Herr Pauwel, der schon wieder auf dem Weg zurück zu seinem Allgemeinarzt war, hatte also ein richtiges Bauchgefühl gehabt. Zurück bei Herrn Dr. Kamps wurde ihm die schlechte Nachricht mitgeteilt. Dr. Kamps wies ihn ins nahegelegene Krankenhaus, das Klinikum St. Martin, ein. Dort wurde Herr Pauwel 2 Tage später operiert. Er bekam eine Totalendoprothese. Sein Zustand besserte sich nach der OP rasch, sodass er bald in eine Rehabilitationsklinik verlegt werden sollte, um dort das Laufen intensiver zu trainieren. Die Sozialarbeiterin des Krankenhauses kümmerte sich um den erforderlichen Kostenübernahmeantrag bei der Krankenkasse. Schon 7 Tage nach der Operation wurde Herr Pauwel in die Reha verlegt. Die Ärzte gaben ihm einen Verlegungsbrief mit und schickten auch eine Kopie an seinen Allgemeinarzt. In der Reha wurde jeden Tag 3 Stunden lang das Laufen mit verschiedenen Hilfsmitteln geübt. Aber leider ging es nicht so gut, wie Herr Pauwel sich das wünschte, und so dachten seine ihn dort betreuenden Ärzte und die Physiotherapeutin darüber nach, ob es für Herrn Pauwel wohl besser wäre, nicht nach Hause zurückzukehren, sondern in ein Pflegeheim verlegt zu werden, zumal er allein wohnte. Herr Pauwel wehrte sich aber mit Händen und Füßen gegen den Vorschlag. Lieber wolle er aus dem Fenster springen, rief Herr Pauwel aus. Also dachten alle gemeinsam über eine andere Lösung nach. Schließlich wurde Herr Pauwel doch nach Hause entlassen. Dr. Kamps organisierte die ambulante Weiterbehandlung. Er stellte ein Rezept für die neuen Blutdruckmedikamente aus und schickte es direkt an die Apotheke. Ein ambulanter Pflegedienst kam von nun an einmal pro Tag bei Herrn Pauwel vorbei, um ihm bei seinen Verrichtungen zu helfen. Ein Krankentransport brachte ihn außerdem 2-mal pro Woche zur Krankengymnastik. Herr Pauwel war zufrieden und der flauschige Bettvorleger wanderte auf den Müll.